1. Nach ihrem Abschied machte sich David unversöhnlich auf den Weg, wohin Jonathan in die Stadt zurückkehrt. 2. David erregt schließlich neben such den Priester Ahimelech auf, der im jedoch besorgt entgegenkam und wissen wollte, weshalb wollig allein und one Begleitung unterwegs sei. 3. David erklärt dem Priester, der König habe ihm einen streng geheimen Auftrag erteilt und ihm befohlen, niemanden über die Einzelheiten zu informieren, weshalb sein Mannern einen geheimen Ort bestellt habe. 4. Anschließend bat er den Priester, im Fünf Leber Brot oder Anderwerfig Beivorate für sein Reis or Suhandigen. 5. Der Priester antwortet jedoch, das kein gewöhnliches Brot voritig habe, sondern lediglich heiligs Brot, das nicht unter der Bedingung ritueller Reinheit der Mannerverset werden darf. 6. David versichert ihm, das sein Manner rituell rein seien, dasie sich y ublich von Frauen ferngehalten hatten und ihr Ausrüstung bereits bei gewöhnlichen Einsätzen geheiligt sei. 7. Da kein anders Brot vorhanden war, gab der Priester im das heilig Schubrot, wels man zuvor im heiligten Dirch frisch Leber ersetzt hat. 8. Zuvorlig hielt sich in jenem Tag Dug der Edometer, ein Einflussreicher Aufseher über die Hirtensouls, im heiligtem Auf, ein religios Flicht zu erfüllen. 9. David fragte Ahimelech zu dem nach einer Waff, die aufgrund der Dringlichkeit des Königlichen Befehls weder sein Schwert noch sein Übrig Ausrüstung mitgenommen habe. 10. Der Priester bot ihm das Schwert des Philisters Goliathen, das in ein Touch gehalt hinter dem Ephod lag, und David nahm es dankbaren, das kein Vergleich bei Waff gab. 11. Noch am selben Tag setzte David sein Flutscht vor Saul fort und begab sich in das Gebiet von Otches, dem König von Gath. 12. Die Diener des Königs erkannten in jedoch sofort und fragten Otches, ob dies nicht David sei, über dessen militarisch Erfolgmann im Land Lieder gesungen habe. 13. Als David bemerkt, dass sein Identität bekannt war, bekam er große Angst vor den möglichen Konsequenzen durch König Otches. 14. Die Schalbtorste war ihren Organ once in vor, in dem sich unkontrolliert verhielt, gegen die Stadttor Tramulti und Speichel in seinen Bart fließen ließ. 15. König Otches wante sich daraufhin verargeten sein Umgebung und fragte, warum sie im einen offensichtlich geisteskranken Mann gebracht hatten. 16. Stellte klar, dass keinen Bedarf an weiteren Wahnsinnigen haben dieser Mann unter keinen Umständen in seinen Palast gelassen werden soll.